Rapper, sie singen bei Eurovision. Ich werd verglichen mit Don Corleone. Deshalb sucht ich jetzt die Mordkommission. Und der einzige Beweis ein Pornovideo. Oh, diese Rapper wurden leider nicht von ihren Eltern erzogen. Oh, nein. Denn diese Nuttensöhne halten sich ständig Geld an die Ohren. Oh, ja. Ich baller mir Coca-Linien, ficke danach eine Großfamilie. Auf dem Sofa liegend, onanierend, wo ich meine Wichs auf das Klopapier bring. Loco-Rap, wenn ich Coco flex. Deine Mutter war ein Go-Go-Act. Wenn ich auf einen von der Soko treff, sieht es aus wie Strobo-Flash. Rapper benutzen ihr Bartöl als Gleitmittel beim Wichsen, während andere sie reinficken. Bitch, die Zeiten sind vorbei, wo Farid der Banger wie Tony Montana die Tonnen vertickt. Die Schattenseiten meines Lebens sind allerhöchstens, wenn ich unter einem Sonnenschirm fick. Hier sind Boss und Banger, Banger, Banger, die Gangster-Rap-Kings. Keiner fickt mit Boss und Banger, Banger, Banger, Banger, das Banger, Banger. Wir ficken alle, wir sind Boss und Banger, Banger, Banger, Banger, Banger. JBG bedeutet Boss und Banger, ihr wisst, Banger, was Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger. Boss und Banger, wir sind ungerecht, zählen buntes Cash, ficken auf dem Weg. In meinem Leben hat ein Erdkundetest mehr Bedeutung als das Grundgesetz. Boss und Banger, wir sind ungerecht, kommen im dunklen Dress, bollern Hunde weg. Und die Großfamilien, sie schrumpfen weg. Scharfe Klingen, stumpfe Riffs. Die Polizei, der die Rolex zeigt, es ist Zeit, dass du Bordstein frisst. Der Boxer dich schrottreif bist, dein Schlager, der Schädel per Glocknein griff. Warum du ne Fotze bist, weil deine Frau bei euren Hochzeitspicks ein Loch in dein Kopf reinschnitt und überklebte mit meinem Bossgesicht. Bitches bekommen ein Diadem nach Sex mit dem Boss. Du siehst dein Girl, dann hat der Diadem nach Sex mit dem Boss. Richtig, back to the roots, ich start im Rotlicht-District-Business. Mache Millionen und das Koks, neffe dem Mondgesicht von Sixten. Leck mir die Bälle, kitty slap auf die Stelle mit der Hand in ihre Fresse. Die Welle mache heftige Welle, gebe mächtige Stelle. Na, die Luderbullen jagen mich bei nächtlicher Kälte. All die Ketten und Pilze erschweren meine Labor, doch sie sperren mich niemals zu den Dreckskriminellen. Denn ich Spaß nicht mal gequetscht in der Zelle, wie mein Jahresgewinn in einer Echse. Los, hier sind Boss und Banger, Banger, Banger, die Gangster-Rap-Kings. Keiner fickt mit Boss und Banger, Banger, Banger, Banger, das Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger, Banger,